Vier Zeilen vom Brot. Das einzige Richtige und Klare ist verboten zu erzählen. Doch solange das Brot eine Ware ist, wird es uns immer fehlen.